Yeah, das ist für meine Stadt und für alle Leute, die sich hier zu Hause fühlen und stolz sind auf ihre Stadt. Yeah, Kulmbach, los geht's. Aha. Okay. Ein Lied für dich, meine Stadt, los geht's, yeah. Kulmbach, ich liebe dich, auch wenn das komisch klingt. Doch du bist der Grund, dass ich jetzt dieses Lied hier sing. Meine Atzen und meinen Spaß hab ich hier. Auch wenn nicht jemand scheiße findet, halte ich zu dir. Ich hab alles, was ich brauche hier in dieser Stadt. Du hast dir nichts verloren, verpiss dich, du Spaß, Gia. Doch es gibt doch vieles, was ich an dir nicht mag. Es gibt so viele, möchte gern, Gangster, jeder ist hart. Aber scheißegal, für mich bist du die Metropole. Den Titel schönste Stadt werden wir dir schon noch holen. Voll mit zerplatzen, Kinder auf Drogen. Viele fliegen sehr hoch und fallen Richtung Boden. Oh mein Gott, meine Stadt ist so geil. Da drüben kiffen sie und am Zopf ist ne Stecherei. Ich höre die Leute reden, die kommen aus Berlin. Ihr kennt keiner Rap und ihr wird nicht mal Coca ziehen. Das ist meine Stadt, ich stelle sie euch vor. Ihr werdet von uns hören, denn wir steigen jetzt empor. Wir lassen keinen rein, denn du bist ein Spaß. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt, ich stelle sie euch vor. Ihr werdet von uns hören, denn wir steigen jetzt empor. Wir lassen keinen rein, denn du bist ein Spaß. Das ist meine Stadt. Kulmbach, Kulmbach. Berlin und hierher gezogen. Komische Geschichte, aber glaub mir, sie ist nicht gelogen. Doch es geht mir gut, auch wenn du es nicht glaubst. Weiß ich, dass ich außer dieser Stadt gar nichts brauch. Wenn jemand Faxen macht, dann wird er halt geklatscht. Guck her, Junge, so machen wir es in meiner Stadt. Du kommst aus Köln, trotzdem mag dich keiner hier. Denn du bist in Kulmbach und das ist mein Revier. Du bist ein Hurensohn, gehört dir noch zum guten Ton. Dass sich kleine Kinder schlagen, sind wir schon gewohnt. Das ist Street Fight, so kenn ich meine Stadt. Bist du am falschen Platz, ziehen wir dich einfach ab. Meine Crew sind nur Rapper und Schläger. Es gibt keine Verräter und wir spucken auf Lehrer. Wenn es dunkel wird, kommen die ganzen Gangster raus. Falls sich jemand tot prügelt, kriegt der dafür Applaus. Hier, das ist meine Stadt, ich stelle sie euch vor. Ihr werdet von uns hören, denn wir steigen jetzt empor. Wir lassen keinen rein, denn du bist ein Spaß. Das ist meine Stadt. Das ist meine Stadt, ich stelle sie euch vor. Ihr werdet von uns hören, denn wir steigen jetzt empor. Wir lassen keinen rein, denn du bist ein Spaß. Das ist meine Stadt. Kulmbach, Kulmbach.